Spirits of Panama. Eine der Schlüsselfiguren der panamaischen Kanzlei haben wir in ihrer Bedeutung bisher unterschätzt. Das wird uns klar, als wir intensiver zu Christoph Zollinger recherchieren. Ganz zu Anfang haben wir den Schweizer als einen von drei Partnern in der Kanzlei angesehen, allein schon, weil er gemeinsam mit Mossack und Fonseca um Zustimmung gefragt wurde, wenn die Mossfond-Leute vor besonders schwierigen Entscheidungen standen, etwa der Frage, ob man einen dubiosen Kunden behalten sollte oder nicht. Die drei Männer antworteten dann meist in kurzen ein- oder zweizeiligen E-Mails und damit war die Sache entschieden. Doch nach der Commerzbank-Razzia im Februar 2015 und unserer Berichterstattung darüber erschien Ende April 2015 im Schweizer Tagesanzeiger ein Porträt über Zollinger, in dem er mit den Worten zitiert wird, er sei schon 2011 bei Mossack Fonseca ausgestiegen und obendrein auch kein Partner gewesen. In seinen Antworten auf die Fragen der Zeitung, deren Schwesterblatt, Sonntagszeitung, inzwischen ebenfalls in das Projekt Prometheus eingestiegen ist, schreibt Zollinger aber nicht nur, er sei nicht Partner, respektive Teilhaber von MF Panama gewesen, sondern auch nie zeichnungsberechtigt und zwar weder auf Dokumenten noch auf Bankkonten. Außerdem habe er weder die Prokura noch andere Vollmachten gehabt und sei auch nie Mitglied des Board of Directors gewesen. Und er sei auch kein Aktionär von Mossfond gewesen. Wer öffentlich derartig konsequent dementiert, sollte besser im Recht sein. Allein schon, weil es ziemlich unangenehm wäre, öffentlich der Lüge überführt zu werden. Also gingen wir nach dem Tagesanzeigerartikel erst einmal davon aus, dass Zollinger die Wahrheit sagt. Wir nahmen uns aber vor, den Schweizer noch einmal genauer anzuschauen. Es war noch eine Menge Zeit und es gab einfach zu viele andere Enden, die wichtiger schienen. Auch wenn sich nicht viele Geschichten so wunderbar erzählen lassen wie die Geschichte Zollingers. Er reist nach seinem Jurastudium durch die Welt und bleibt 1995 in Panama hängen, wo er erst bei einem Internetprovider arbeitet und 1997 schließlich bei Mossack Fonseca einsteigt, zunächst als Assistent der beiden Gründungspartner. Schnell arbeitet er sich nach oben und tritt 2004 in die Geschäftsleitung ein. Er bekommt die panamaische Staatsbürgerschaft, heiratet eine Panamaerin und wird später sogar Spezialbotschafter des Außenministeriums. 2010 unternimmt er in der Schweizer Heimat eine Probefahrt mit dem Bob durch den Eiskanal von St. Moritz und ist von dem Sport so begeistert, dass er offenbar beschließt, den Protagonisten des Kinofilms Cool Runnings nachzueifern. In der US-Komödie versucht eine jamaikanische Bobmannschaft gegen alle Widerstände bei den Olympischen Spielen anzutreten, die im Kern wahre Geschichte des jamaikanischen Bobteams, das 1988 bei den Olympischen Spielen in Calgary mitfuhr. Zollinger gründet also in Panama einen Bobverband, holt Sponsoren wie Adidas und BMW an Bord, engagiert einen Weltklasse-Trainer und sucht per TV-Castingshow Anschieber für seinen Bob Spirit of Panama. Eine Sympathiewelle schwappt durch das Land, sogar der Staatspräsident drückt den Bobfahrern öffentlich die Daumen für das große Ziel, die Olympischen Spiele 2014 in Sochi. Die Geschichte vom exotischen schweizerisch-panamaischen Bob-Team wird nicht nur in Panama und der Schweiz begeistert aufgegriffen, auch im Kindermagazin des Spiegel erscheint ein Text über den Traum auf Kufen. Die Mannschaft um Zollinger und Eduardo Fonseca, Ramons Sohn, wähnt sich auch gut im Rennen, bis sich Christoph Zollinger am Fuß verletzt und die Qualifikation scheitert. Ende eines Traums. Zollinger gerät wieder in unser Visier, als wir ein Papier mit Hinweis auf die Eigentümer der Mossack Fonseca und Co. S.A. finden. Dort wird, mit Stand vom 21. Mai 2008, Christoph Zollinger als Inhaber von 10% der Aktien genannt. Es wird nicht erwähnt, ob er die Aktien direkt oder indirekt hält. Die restlichen 90% halten danach je zur Hälfte Ramon Fonseca und Jürgen Mossack. Zollinger war demnach zumindest 2008 offenbar sehr wohl indirekter Aktionär von Mossack, von Zecker und Co., was er im April 2015 im Tages-Anzeiger-Interview nicht offenlegte. Wir fragen ihn im März 2016 noch einmal, mit gleichem Ergebnis. Er gibt aber zu, umgangssprachlich als Partner bezeichnet worden zu sein und auch dementsprechend seine E-Mail signiert zu haben. Wir gehen andere wichtige MOSFON-Firmen durch und werden schnell fündig, und zwar in Holdings, also in Firmen, denen wiederum die Anteile anderer Gesellschaften gehören. Anmerkung: Alle hier genannten Besitzverhältnisse spiegeln den Stand von Mitte 2015 wider, wie er sich in den Daten finden lässt. An der Thornbill Associates, die unter anderem die Anteile der US-MOSFON-Gesellschaft in Nevada hält, hat Christoph Zollinger unseren Unterlagen zufolge 10%, wohl aber indirekt. An der Basel Invest, die die MOSFON Private Banking Sparte MOSFON Asset Management hält, ist Christoph Zollinger mit 10% beteiligt. Zollinger bestätigt auf Anfrage, Aktionär der Basel gewesen zu sein und erklärt, die Gesellschaft sei ihm aber nicht bekannt gewesen. An der MF Private Holdings Limited, einer MOSFON Holding, hielt laut unseren Daten die private Stiftung Pana Swiss Foundation 10%, eine der drei panamaischen Stiftungen, die wir dem Umfeld von Zollinger zuordnen. Dazu Zollinger: Meine Stiftung war Begünstigte einer Foundation, die Besitzerin der MF Private Holdings Limited war. Wir brechen an dieser Stelle ab und wechseln zu der Frage, ob er im Aufsichtsrat vertreten war. Schon nach wenigen Minuten haben wir ein Word-Dokument auf dem Bildschirm, das säuberlich seine Direktorenposten bei diversen Firmen der Kanzlei auflistet. Stand März 2015, also vor der Rechercheanfrage des Tagesanzeigers, war Zollinger demnach Direktor bei der Kanzlei Mossack von Zecker und Co. S.A., der Treuhandabteilung, der Private Banking Sparte, der Trust Sparte oder der Beachfield Corporation Holding Gesellschaft. Mossack von Zecker Angestellte verschickten sogar noch im Mai 2015 Broschüren, in denen Zollinger mit Foto und Lebenslauf als Mitglied des MOSFON Aufsichtsrates vorgestellt wird, neben von Zecker und Mossack. Wir suchen noch einmal Zollingers wörtliches Zitat heraus. Ich war auch nie Mitglied des Board of Directors. Anfang März 2016 fragen wir Zollinger auch nach seinen Direktorenposten. Er behauptet nicht mehr, nie Direktor gewesen zu sein und erklärt, er sei in den letzten Jahren aus den genannten Gesellschaften aus dem Board ausgetreten. Nächster Punkt. Im Frühjahr 2015 hatte Zollinger dem Tagesanzeiger erklärt, er sei 2011 bei MOSFON ausgeschieden. Erstaunlich. Denn wir finden diverse E-Mails aus eben dem Frühjahr 2015, die er von seiner MOSFON-E-Mail-Adresse aus verschickt. Noch im März 2015 hat Zollinger etliche Direktorenposten inne. Die jüngsten Schreiben, in denen er von diesen Posten zurücktreten will, hat er unseren Daten zufolge abgeschickt, kurz nachdem wir Ende Februar 2015 in der Süddeutschen Zeitung erstmals über die Machenschaften der panamaischen Kanzlei berichtet haben. Und wir sehen E-Mails, die eine Angestellte namens Andrea N. schreibt, mit der Signatur Assistant to CH. Zollinger, und zwar im Juli 2015. In einer internen E-Mail aus demselben Monat listet die MOSFON Personalabteilung Mitarbeiterstände auf. Neben Mossack von Zecker und Co. S.A. steht 260 neben C. Zollinger immerhin 2. Dazu erklärt Zollinger, er sei tatsächlich 2011 als Chief Operating Officer, also Manager, bei MOSFON ausgeschieden, habe aber für die von mir begleiteten MF-Projekte eine MF-E-Mail-Adresse behalten und heute außer einer punktuellen externen Beratertätigkeit keine Funktionen mehr. Er habe auch seit 2012 bei MOSFON keine Mitarbeiterin mehr gehabt. Außerdem behauptet Zollinger im Tagesanzeiger, MOSFON habe nie Endkunden beraten, obwohl er selbst Direktor und Shareholder der Private Banking Abteilung ist, die genau das macht, Tag ein, Tag aus. Auch damit konfrontieren wir ihn. Zollinger erklärt, er habe in jenem Gespräch mit dem Tagesanzeiger über die Aktivitäten der Mossack und von Secker und Co. gesprochen. Zuvor hatte er auch schon behauptet, der Tagesanzeiger habe ausschließlich nach Mossack, von Secker und Co. gefragt, was nach unseren Informationen falsch ist. Zum Geschäft mit Endkunden sagte Zollinger, Moss von Trust und Moss von Asset Management gehören nicht zum klassischen Anwaltsgeschäft. Sie beraten Direktkunden, was auf deren Webseiten auch ausgewiesen wird. Was wir hier sehen, ist wieder der typische Versuch, die Moss von Gruppe künstlich aufzuspalten durch juristische Spitzfindigkeiten. Zuletzt erklärt Zollinger dem Tagesanzeiger, einer der Gründe für seinen Rücktritt aus der Moss von Gruppe sei gewesen, dass er sich nicht mit dem Offshore-Business als solches identifizieren konnte und dass er nicht für mögliche Vergehen Dritter unverschuldet Verantwortung übernehmen müssen wolle. Nach allem, was wir in den Daten sehen, war Christoph Zollinger eine der treibenden Kräfte der Kanzlei. Immerhin war er derjenige, der vehement dazu geraten hatte, Rami Makhlouf, den Cousin und Finanzberater des syrischen Machthabers Bashar al-Assad, als Kunden zu behalten, gegen den Rat der eigenen Mosfon-Compliance-Abteilung. Dazu sagt Zollinger heute, seine damalige Einschätzung sei falsch gewesen, er bedauere dies. Wir haben dieses Kapitel gerade fertig, als unsere Kollegin Julia Stein vom NDR uns den Link zu einem YouTube-Video schickt, ein Moss von Imagefilm. In Minute 8, sagt der Sprecher aus dem Off feierlich, im Jahr 2004 sei Christoph Zollinger offiziell Partner der Moss von Group geworden.